damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rocky Drama. Ja, Sie leben noch. Thomas, lebst du auch noch? Ich lebe auch noch. Ich freue mich schon auf die Nummer 81 und die Veröffentlichung der Nummer 80. Tja, Nummer 80, dann freust du dich auf unsere aktuelle Episode, die Veröffentlichung der vorigen Nummer, die irgendwie so ein bisschen dazwischen schwebt. Die erfolgt dann wohl als Limited Edition. Die gibt's dann eine Stunde zum Downloaden. Ja, ein bisschen länger vielleicht schon, weil das war ja die schöne Sendung, die wir im Hotel in welcher schönen Stadt aufgenommen haben. In Hamburg war das. Genau. Und was war in Hamburg? Ja, WWE Live. Ach, da waren wir auch. Ja, da waren wir ja auch. Siehst du, das wüsste man gar nicht, wenn die Sendung nicht irgendwann online gestellt würde. Würde. Ob es passiert, man weiß es nicht. Ja, aber das wird bestimmt noch live gestellt. So, und welche Nummer haben wir jetzt? Wir haben jetzt eigentlich die Nummer 80, denke ich mal. Die 81. Ja, wir haben natürlich heute 80. Die 80 gab es ja in Hamburg. Wir feiern heute trotzdem nochmal, warum auch nicht? Heute ist Nummer 80. Feiern wir, ne? Die Schweinegrippe? Nee, die ist ja jetzt vorbei. Wir feiern die Nummer 80. Wie, das ist ja ein Ding. Erzähl mal, was in der Nummer 81, die wir jetzt aufnehmen, was da alles so gesprochen wird. Ich dachte, wir werden uns mal die Survivor Series vornehmen. Oh ja, dann muss ich meine Aufzeichnung gleich vornehmen. Das hauptsächlich, und dann können wir ja einmal noch über aktuelle Neuigkeiten sprechen. Und die 3 Stunden Raw, die müssen wir noch kurz... Aktuelle Neuigkeiten, und dann werden wir natürlich behandeln, wie Storylines bei Raw etc. weitergeführt wurden. Ja. Und was sich da noch so entwickeln könnte. Und dann können wir auch schon mal ein paar Jesse geplante... Und Jesse Ventura. Ja. Dann konnten wir ein paar geplante Matches für TLC, die ja schon auf der Card stehen, mal ansprechen. Ja, das ist auch in Ordnung. Und dann müsstest du noch mal einen Bericht geben von dem Verlauf der Schweinegrippe. Da ist nicht viel zu sagen, du. Ja, also erstmal musst du ja mal erzählen, Mirko hatte die Schweinegrippe. Ja, oh Gott. Ich lag ein paar Tage im Bett und das war es eigentlich auch also schon. Jetzt geht's ja erstmal los. Ja. Wie wurde denn festgestellt, dass du überhaupt die Schweinegrippe hast? Ja, richtig festgestellt wurde es nicht. Hätte jetzt auch was anderes sein können, aber... Wie hätte auch was anderes? Es wird wohl eine... Also ich habe jetzt nicht so direkt so einen Direktversuch irgendwie da zugemacht. Also ab wann ging es dir denn schlecht und was ging dir denn schlecht? Hast du Husten gehabt oder was war das? Oder schlecht war, ging oder mir in der Schule halt dann. Da wurde es dann in der halt... Schule hast du auf den Tisch gekotzt oder was? Nee, da freue ich mich dann noch vorstoppen. Nein, es wurde dann halt ziemlich warm, mir wurde ein bisschen schlecht und sowas halt. Und dann hast du da Lehrer Bescheid gesagt oder was? Oder bist du dann normal in der Schule geblieben und erst als du zu Hause warst? Nee, ich bin nach der 4. nach Hause gegangen. Ich habe einem Lehrer natürlich Bescheid gesagt, wie sich das gehört. Ja, dann bist du nach Hause gegangen und dann? Habe ich mich hingelegt. Und so ging das dann die nächsten Tage. Dann sind wir irgendwann nochmal zum Arzt. Warte mal. Dann ging das die nächsten Tage. Warst du denn zwischenzeitlich am 2. oder am 3. Tag beim Arzt? Ja, ich war, glaube ich, sogar am nächsten Tag beim Arzt. Oder war das sogar noch am gleichen? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das ist schon wieder so lange her. Dann warst du beim Arzt. Und was ist denn da gemacht worden? Und hast du spezielle Medikamente bekommen? Hast du zum Beispiel dieses, das sagen ja alle, dass man das kriegt, wenn man Schweinegrippe hat, hast du dieses Tamiflu bekommen? Was Spezielles habe ich nicht bekommen. Ich habe meiner Meinung nach halt so Standardsachen bekommen. Was hast du denn bekommen? Säfte und Tabletten oder nur Säfte? Oder auch? Tabletten und so ekliges Zeug, was man in Wasser auflöst. Hast du die Packung mal gesehen? Nee, die wurden mir nicht in die Hand gegeben. Die habe ich hier nie gesehen. Also mich würde das mal interessieren. Das kannst du ja mal bis zur nächsten Sendung recherchieren, ob du Tamiflu bekommen hast. Ja, werde ich das mal tun. Am zweiten Tag ging es dir schlecht, du hattest Husten und Fieber. Was war da los? Ja, Husten und Fieber halt, ne? Es war nicht weiter... Ab dem zweiten Tag oder erst ab dem dritten? Husten und Fieber, das ging alles zusammen. Ab dem ersten Tag hatte ich so ein bisschen Fieber und dann wurde das immer mal wieder ein bisschen schlimmer, mal wieder ein bisschen weniger. Husten ab jetzt momentan, ging... momentan habe ich noch etwas Halsschmerzen. Ab wann ging es denn los mit dem Husten? Kam, glaube ich, erst etwas später, wo das dann so schlimm war, aber auch nicht lange, nur 1-2 Tage. Oh, du hast nur 1-2 Tage Husten gehabt? Mhm, ich glaube schon. Oder? Also auf jeden Fall so richtig schlimm halt. Das ist ungewöhnlich. Du, ich gucke ja am Freitag immer Pastewka, ne? Ja. Und nach Pastewka kommt ja ja diese Pocher-Sendung. Die gucke ich aber ehrlich gesagt nicht so gern. Nur war jetzt vorgestern an dem Freitag nach Pastewka schon so eine Ankündigung. Das stand ja auch groß in der Zeitung. Der Pocher, der hätte Schweinegrippe. Er würde aber seine Sendung trotzdem aus seinem Krankenzimmer, dann halt nicht im Studio, damit er keinen Anschluss, aus dem Krankenzimmer. Ja, das wollte ich eigentlich auch gucken. Das habe ich leider verpasst. Siehst du, und das, was ich jetzt gerade versuche rauszufinden, der hat nämlich Folgendes gemacht. Als der Pocher gemerkt hat, dass er Schweinegrippe hat, hat er sofort privat zu seiner Videokamera gegriffen und hat immer selber so Statements gemacht, was ihm denn jetzt passiert ist und wie es weiterging. Und dann konntest du halt sehen, okay, jetzt hat er Fieber, jetzt macht er aber noch seine Scherzchen und dann irgendwann hat er sich irgendwie um mitten in der Nacht gefilmt und gemerkt, er kann nicht schlafen, weil er die ganze Nacht über husten musste. Und dann hast du bei seinen Statements gemerkt, wie die Stimme immer mehr wegging. Und dann hat er immer dann Temperatur gemessen, wie es höher wurde. Und dann musste er auch mal zum Arzt und hat dann noch irgendwelche speziellen Medikamente und irgendwelche Sachen da eingeflößt bekommen. Das war ganz interessant. Das versuche ich deshalb gerade mal rauszufinden, wie das bei dir war. Aber bei dir klingt das wesentlich harmloser als bei ihm. Ja, der Husten, der war... Der Husten, der war an dem Tag, als auch Pastewka kam, da hattest du mir nämlich noch eine E-Mail geschrieben. Da hatte ich nämlich auch Schillerstraße geguckt, fällt mir gerade so genau, ein. Genau, da hattest du gesagt, dir geht so, als wenn du jetzt gleich zusammenbrichst. Nee, das war an dem Morgen. Das war an dem Morgen hatte ich Fieber, auch über 39 Grad. Da war es... Ja, das ist ziemlich viel. Ja, Tiefpunkt. Aber am Abend ging das schon wieder, da hatte ich dann diesen starken Husten, da ging es mir ansonsten aber relativ gut, da konnte ich mich auch schon wieder etwas bewegen. Da ging es eigentlich relativ, da hatte ich halt nur diesen störenden Husten alle paar Sekunden wieder mal. Das war aber ja am Freitag, das würde ja heißen, dass du von, wann fing das an in der Schule, welcher Tag war das in der Schule? War ziemlich früh in der Woche, ne? Mittwoch, glaube ich. Das heißt ja, dann hast du von Mittwoch bis Freitag, das ist eigentlich zu kurz für Schweine. Müsste eigentlich länger sein. Ja, das wurde danach dann auch noch mal ein bisschen schlimmer wieder. Da ging das Fieber noch mal etwas höher. Hast du denn nachts geschlafen oder bist du aufgewacht? Also am Anfang ist diese Hitze ist halt ziemlich störend, wenn einem so warm ist. Ja, das hat er auch gesagt. Aber das ist so kurz bei dir. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar statt einer Schweinegrippe dann eine normale Grippe war. Da müsste man jetzt wissen, was der Arzt gesagt hat. Du musst das mal rausfinden bis zur nächsten Sendung, was der Arzt gesagt hat. Und du musst mal rausfinden, ob du Tamiflu bekommen hast. Ja, so Thomas. Und dann gibt es zur Schweinegrippe, habe ich ja auch noch was zu berichten. Thomas, auch die Schweinegrippe? Nee, ich noch nicht. Aber es gibt ja diese viele umstrittene Impfung, ne? Ja. Hast du ja bestimmt auch von gehört. Und jetzt wird ab nächster Woche bei uns bei der Arbeit, gibt es die normale Grippeimpfung auch immer. Die kannst du da umsonst machen. Da gehe ich auch jedes Jahr hin, da war ich dieses Jahr auch schon. Aber jetzt nächste Woche, Mittwoch, bieten sie einen Termin für die Schweinegrippenimpfung an. Da habe ich mich auch angemeldet. Das heißt, nächste Woche, Mittwoch, werde ich geimpft. Das ist ja nun nicht ganz unumstritten. Und ich habe auch schon von verschiedenen Leuten gehört, so zumindest den Tag nach der Impfung ging es denen nicht so gut. Das heißt, spätestens in der nächsten Sendung werde ich dann mal berichten, wie die Erlebnisse und Erfahrungen der Schweinegrippenimpfung sind. Ja, das wird interessant. Das glaube ich auch, aber die Frage stellt sich dann auch noch, wann die nächste Sendung überhaupt stattfindet. Tja, nächste Woche, man weiß es nicht. Ich bin ja nächste Woche am Wochenende in Berlin, da ist ja das Pet Shop Boys Konzert und ich muss dann schon da bin ich vom Samstag auf Sonntag und am Montag muss ich von der Arbeit aus nach Regensburg. Das heißt, da weiß ich noch nicht, wie das am Wochenende läuft und ob ich da Zeit zu habe. So, Thomas demoliert mal wieder zu Hause, das kennen wir schon. Bitte? Thomas demoliert zu Hause mal wieder eine Runde, das kennen wir ja schon. Nee, ich muss... Oh Gott. Ich muss ein paar Kandels hier in die Schüssel tun, weil ich will ja... Aber wie? Machst du das, stellst du dich dabei irgendwie auf den Tisch und lässt sie da runterfallen? Nee. Ich mach die Tüte auf und ich habe so einen Behälter und da kippe ich die dann rein. Das Telefon hältst du genau daneben? Nö, ich habe das Headset auf. Das Telefon ist bei mir in der Hosentasche. Ach so, naja. Deshalb habe ich beide Hände frei und kann nebenbei noch andere Sachen machen. Okay. Ja, also in der nächsten Sendung... Okay. Entweder nächste Woche oder übernächste Woche werde ich mal über die Impfung berichten. Ja, wir wollen natürlich nicht, nicht nur über Schweinegrippe und die nächste Sendung reden, wir wollen eigentlich über die heutige Sendung reden. Und die heutige Sendung wäre erstmal zum... Haben wir denn eigentlich schon über Schweinegrippe jetzt gesprochen? Ich glaube, das reicht so langsam, ne? Achso, ja. So schlimm war es nicht. So. Also ich bezweifle ja, dass das Schweinegrippe war, aber du wirst ja jetzt noch ein paar Recherchen in die Wege leiten. Ja, natürlich. So, wir wollen heute eigentlich die Survivor Series besprechen. Den TNA Pay-Per-View lassen wir mal aus. Wir können sagen, der war gut. Der war sehr gut. Ja. Hat mir besser gefallen als Survivor Series. Mir nicht. Mir gefällt was von TNA nicht besser als WWE. Das ist in der Regel immer so. Das ist immer so. Ja. Wenn ich mal gerade nicht antworte, dann musst du weiter sprechen, dann esse ich einen Weihnachtskeks. Ach, wie nett. Ich habe hier Spekulatius noch stehen. Habe ich die? Ja, habe ich noch. Also, wenn ich mal nicht antworte, musst du dann weiterreden. Ich habe von Oma ein paar Weihnachtskekse bekommen. Ja, das habe ich ja nicht. Das ist das ja. Die kriegst du aber, wenn du Oma besuchst. Aber dann musst du auch ganz geheilt von der Grippe sein. Dann muss ich mal zusehen, dass ich da hinkomme. Bei älteren Leuten ist das ein bisschen gefährlicher, wenn sie das bekommen. Ja, unser Arzt hatte ja die Theorie, dass die älteren Leute die Schweinegrippe schon mal hatten, weil die jüngeren Leute das ja auch mehr bekommen. Dass halt die älteren Leute da schon gegen immun sind. Ich kenne keine Statistiken, aber es kann ja sein. Ja. Okay. Ja, wollen wir dann mal loslegen. Thomas, wie bist du denn zum Gucken der Survivor Series gekommen? Fangen wir mit Survivor Series an oder womit fangen wir an? Ja, wir fangen mit Survivor Series an. Thomas, wie bist du zum Gucken der Survivor Series gekommen? Zum Gucken gekommen bin. Ich habe das ja auf Premiere aufgenommen. Der erste Versuch hat da nicht geklappt, oder Sky, oder wie das Ding da jetzt heißt. Und der zweite Versuch, der hat dann aber geklappt. Ich habe das natürlich auf Sky aufgenommen, nicht auf Premiere. Wenn man nicht mal informiert ist, wo man den Sachen guckt, das ist ja ganz schlimm. Und weil die erste Aufnahme nicht geklappt hat, dachte ich jetzt, vielleicht wird das nichts, aber dann kam noch eine Wiederholung. Ja, die Wiederholung, die kam auch. Ich habe mir aber das Original aufgenommen. Das hat auch geklappt. Also ich habe dann auch das Original von der Wiederholung aufgenommen. Das Wiederholung ist immer das Original auch. Ja, ich hatte die Live-Aufnahme. Die ganz Live-Aufnahme. Nicht die wiederholte Live-Aufnahme. Ja. Da können wir gleich mal im Vergleich sehen, ob es bei der Wiederholung andere Matches gab als bei Live. Tja. Naja, Survivor Series 2009. Lass mich doch einmal gucken, von wo das kam. Schwupps. Very Soon Center in Washington DC. Stimmt, da fällt es mir auch gerade wieder ein. Von Batista. Ja, genau. Ein ziemlich beklopptes Publikum. Das war nicht allzu gut. Sagen wir mal so, es war ziemlich leise. Ja, also nicht das beste Publikum. Aber dürfen wir uns eigentlich nicht beschweren, ne? Wenn wir bei Live-Events sind wir auch immer leise. Natürlich, aber wir klatschen natürlich immer nach guten Moves, also nach guten Moves geklatscht, also es war hier schon wirklich ziemlich ruhig. Ich glaube, da bin ich auch imstande, mich darüber zu beschweren. Ja, kannst du machen. Mach ich auch. Ja. Bei wem reichst du denn deine Beschwerde ein? Wann oder wo? Nee, bei wem? Bei wem? Bei Vince McMahon persönlich. Ach so. Ich muss mal gucken, ob auf der WWE-Seite eine E-Mail-Adresse steht. Nennst du ihn auf Vinny? Nee, natürlich nicht. Ach so. Du nennst ihn bestimmt Mr. McMahon, ne? Ja, klar. Und er nennt dich bestimmt Mr. Mirko. Tja. Survivor Series 2009. Es begann mit diesem Videopaket, mit der Zusammenfassung halt am Anfang. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern, wie die Videos am Anfang waren. Ja, waren ganz nette Videos, weil die haben so ein bisschen die Geschichte der Survivor Series gezeigt. Ach ja, stimmt, mit den alten Aufnahmen. Mhm. Hast du zum Beispiel auch Leute wie Hulk Hogan, überraschenderweise, der jetzt bei TNA ist, da hätte ich nicht gedacht, dass Hulk Hogan so viel auftaucht zurzeit im WWE-Programm. Oder Ultimate Warrior hat man gesehen, wo es ja die Gerüchte gibt, dass er nächstes Jahr in die Hall of Fame kommt. Undertaker mit seinem Debüt hat man gesehen, also war ein ganz gutes Videopaket. Ja, und dann ging es auch gleich los mit dem ersten Match. Es war gleich ein Traditional Survivor Series Elimination Match. Möchten wir einmal die Regeln des Traditional Survivor Series Elimination Match erläutern, Thomas? Auf jeder Seite stehen fünf Kämpfer. Einer ist der Team-Captain, das andere sind halt die Mitglieder. Und das funktioniert wie ein Tag-Team, nur dass nicht zwei da sind, sondern jeweils fünf. Und nicht, dass wenn jemand gecovert wird, hat das Team nicht gewonnen, sondern dann fliegt der gecovert ist, raus. Ja, es ist ein Tag Team Match, immer einer im Ring und es geht halt darum, die Leute des Teams, des Gegnerteams zu eliminieren. Und wenn aus einem Team keiner mehr da ist, hat das andere Team gewonnen. Natürlich kann da dann auch nur noch einer sein. Am Ende können 1 gegen 5 kämpfen. Das ist halt das Interessante daran. Immer noch gut und von daher habe ich mich gefreut, dass es diesmal zumindest drei solcher Matches auch gab. Ja, zwei vernünftige. Ich freue mich auch immer auf diese Matches. Dreimal Das im Jahr. ist mal was anderes. Das ist mal was anderes, obwohl bei dem zweiten Match war mir schon ziemlich klar, wer da gewinnt. Ich freue mich immer genauso auf diese Sachen wie auch auf den Royal Rumble. Ja, Royal Rumble ist zum Glück auch schon bald wieder. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Normal. Ist der im Januar oder ist der im Februar? Normalerweise ist er immer Ende Januar. Oder Anfang Februar, man weiß es nicht. Ich glaube, Das werden wir natürlich hier noch recherchieren, live on air. ich kann das nicht recherchieren. Ne, ich werde das mal hier gucken. Recherchiere mal, dann kann ich in der Zwischenzeit mal einen Weihnachtskeks essen. Ne, jetzt recherchiere ich nicht. Ich habe hier nämlich ein Fenster offen und das reicht auch. Wir kamen zum Match 1. Wie gesagt, dieses traditionelle Survivor Series Elimination Match. Und zwar Team Miz, bestehend aus The Miz als Team-Captain, Jack Swagger, Sheamus, Drew McIntyre und Dolph Ziggler gegen Team John Morrison. Mit John Morrison als Team-Captain, Evan Bourne, Shelton Benjamin, Matt Hardy und Finlay. Also bekommen wir hier schon einige Neustars im Opener. Ein paar Gesetzte. Wobei das Heal-Team sind eigentlich nur Neulinge. Ja, auch wenn wir hier einige Gesetzte wie zum Beispiel Finlay oder Matt Hardy bekamen, bekamen wir doch eher die Leute, die weiter unten auf der Card stehen. Naja, Finde und Metalli sind auch eher weiter unten auf der Karte. Ja, habe ich ja auch gerade gesagt, also nicht die größten Stars. Die, Richtig. die zu den großen Köpfchen Stars oder Shelton aufsteigen Benjamin. können. Oder auch Shelton Benjamin. So, jetzt wollen wir mal die Reihenfolge der Elimination durch. Ja, Dolph Ziggler wurde zuerst eliminiert, als er dem Side-Effekt von Matt Hardy gefolgt von der Shooting Star Press von Evan Bourne zum Opfer fiel. Dazu muss man sagen, dass Dolph Ziggler, da dachte man ja am Anfang, den wollen sie zu einem großen Star aufbauen. Das haben sie wohl jetzt aufgegeben, der wird zum Jobber gemacht. Ja, das ist schade. Den finde ich nämlich auch nicht immer ganz gut. Der gefiel mir auch in Hamburg ganz gut. Und der nette Das, Dolph, ja, der ich wurde habe dir das dann. ja in Hamburg gesagt, ne? Als er rausgegangen ist bei diesem einen Run-In, da hat er so ein bisschen, ist er da aus seiner Rolle gefallen und hat dann auf dieser Ausgangsrampe, wo wir ja einen guten Blick hatten, die ganze Zeit mit dem Zack Ryder Blicke ausgetauscht und hat da so ein bisschen gelacht, obwohl er ja an sich eine Verletzung hätte spielen müssen. Und da war ihm, entweder war ihm das schon bekannt, dass er nicht mehr weiter gepusht wird, oder die WWE hat sogar gesagt, weil er das nicht bis zum Schluss, bis zum Ausgang vernünftig spielt, pushen wir ihn nicht weiter. Na, das glaube ich ja mal nicht, dass man wegen so einer Kleinigkeit jetzt so einen Push verliert. Naja, auf jeden Fall war der nette Dolph schon vielleicht einer Minute weg. Wenig später warf McIntyre Bourne nach dem Double Arm DDT aus dem Rennen. Ja, Evan Bourne also auch raus. Evan Bourne auch nicht mehr der größte Push, also der ist jetzt auch ziemlich am Ende. Ja, Evan Bourne war ja sowieso schon nur noch Jobber. Ja, während Drew McIntyre weiter gepusht wird. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Anfangs gefiel mir der ja noch nicht so, aber so langsam kommt es. Double Arm DDT. Finlay wurde von Sheamus nach dem Big Boot gepinnt. Da hat Finlay einmal zur Seite geguckt und da war Sheamus dann gleich mit diesem Big Boot zur Stelle, mit diesem High Knee. Das war okay. Finde, hat sowieso keiner mitgerechnet, dass er gewinnt. Morrison gelang es, Swagger nach Starship Pain zu schultern. Also Jack Swagger, auch hier hört der Push auf. Ja, das ist interessant. Also da habe ich nicht mit gerechnet. Den habe ich ja auch als bei unserer letzten Jahreswahl gesagt, das wird der Star 2009. Das hat sich nur am Anfang bewahrheitet. Der ist dann schnell wieder versunken. Tja, hast du wohl daneben getippt. Wen habe ich eigentlich als Star eingestuft? Ich glaube, ich hatte John Morrison, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ich glaube, da lag ich auch gar nicht so verkehrt mit. Ja, Morrison ist da mit Card, ne? Ja, es geht. Es geht. Miss eliminierte Shelton Benjamin nach dem Skull Crushing Final. Ein komischer Titel, aber macht rein. Ja. Ja, und dann? Ja, auch Miss versinkt momentan so ein bisschen, ne? Der wurde ja bei diesem Match nicht allzu stark gepusht, eigentlich so gar nicht. Der war eigentlich nur halt drin. Ja, aber, aber mehr auch nicht. War aber Team-Captain und macht immer noch ziemlich viel Promos, ne? Ja, McIntyre ja, besiegte... Gesehen ist er nicht drin, weil die US-Title interessiert keinen. Er hatte auf Raw-Seite auch im Moment keine vernünftigen Gegner. Nee, ist genau... Da wird ja so ein bisschen gespielt, das war ja auch bei diesem Match so, dass vielleicht mal eine Fehde zwischen Swagger und Miz kommen könnte. Aber das sind natürlich zwei Heels. Das ist irgendwie so ein richtig tolles Programm, ist das dann nicht. Ja, ist so ein bisschen mittendrin gefangen. McIntyre besiegte Matt Hardy mit dem Double Arm DDT. Nochmal derselbe Move. McIntyre mit der zweiten Elimination. Also ja auch nochmal ein Pasch. Und Sheamus beendete das Match ebenfalls mit seinem zweiten Cover. Schließlich nach seiner Variante des Razor's Edge gegen Team Captain John Morrison. Ja. Sieg durch Pinfall Team This, Survivors, Sheamus, The Miz und Drew McIntyre. Alles junge, neue Stars, aber gut, bei den... Außer Mist, der ist natürlich schon etwas weiter. Die jüngeren und neueren. Und es gab ja auf WWE kommen auch einige solche Umfragen, was den Fans gefällt und was ihnen nicht gefällt und ob denen diese Pay-Per-Views mit bestimmten Themen gefallen. Und da kam unter anderem auch bei einer Umfrage raus, dass die meisten Fans es leid sind, immer wieder dieselben Matches zu sehen, also immer wieder Cena, Orton und sowas. Und offensichtlich haben die jetzt da aufgehört und versuchen da auf Teufel komm raus ein paar neue Leute nach vorne zu bringen. Mir gefällt's gut. Sonst würden sie ja auch Sheamus nicht gegen John Cena im Titelkampf setzen. Das gefällt mir auch gut. Finde ich auch eine gute Idee. Ich muss ehrlich gesagt sagen, Sheamus... Ehrlich gesagt, seit langer Zeit mal wieder auf so ein Match für Raw gespannt, wie das wohl ich wird. Auch. Ob der Sheamus schon soweit ist. Ja, ich finde den jetzt, muss ich sagen, auch ganz gut. Also anfangs noch nicht so fantastisch, aber jetzt so langsam hat er sich durchgesetzt. Bei mir. Ja. Ich weiß nicht, ob es an der tollen Musik hängt oder man weiß nicht. Ich finde ihn auch ganz gut. Ich kann ihn vom Wrestling noch nicht einschätzen, weil ich habe noch nie ein Match von dem gesehen, das dann wirklich mal über 10 Minuten ging. Nee, es waren halt immer noch diese Jobber stark, ja, diese Jobber-Match, die halt stark aussehen lassen sollen. Das kennt man ja, Drew McIntyre. Cena ist jetzt natürlich auch nicht jemand, der jemanden über ein Match gut tragen kann. Deshalb könnte das kritisch werden, aber wir wollen mal gucken. Vielleicht wird es ja eine Überraschung und es wird sehr gut. Ja, es gibt ja auch noch eine ein Gimmick da mit drin. Das könnte natürlich auch ein bisschen helfen, das Ganze ertragbar zu machen. Tables, ne? Ja. Bei Tables, ob das nun unbedingt hilft, man weiß es nicht. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, Survivors, Sheamus, Miz, Drew McIntyre. Sag mal, wenn bei so einem Match jetzt Sheamus, Miz und Drew McIntyre als Survivors da rausgingen, hat dann eigentlich das ganze Team Miz gewonnen, theoretisch? Ja. Das Team Miz hat gewonnen und die Soul Survivor waren halt Miz, McIntyre und Sheamus. Boah. Gut, dann kam ein Backstage-Profi mit Team Kofi und die sprachen im Backstage ein bisschen über die Strategie. Und Christian meinte dann, er wäre ja anders. Dann meint man ja, er wäre weiß. Er meint dann aber, er wäre ja der Einzige, der von ECW kommt. Und dann gibt's dann noch diesen netten Rap. Ja, sollte lustig sein, war aber nicht lustig. Es war schon wieder so dumm, dass es vielleicht lustig war. Sagen wir so. Für mich nicht. Naja. Okay, dann war's für dich. Kommen wir mal zum nächsten Match. Ja, das erste Match-Team ist besiegt Team Morrison, 20 Minuten 54, meine Wertung 3-3 für Sterne. Achso, ja, 3,5. Fand ich ein sehr gutes Match. Ich auch. Echt überrascht. Match 2. Hat mich auch überrascht. Hatte ich auch so nicht mit gerechnet, hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Genau. Match 2 ist Rey Mysterio gegen Batista. Ja. Ja. Wolltest du da was zu sagen? Ja, es war recht kurz gehalten und am Ende wurde das dann abgebrochen, ob jetzt K.O. oder was anderes. Auf jeden Fall hatte Batista an einige Batista-Bombs gegen Ray gezeigt. Drei an der Stück waren es dann. Und da war es dann vorbei. Der Ref stoppte das Match und Batista hat dann noch einen Stuhl geholt und hat einen Spinebuster gegen Ray auf den Stuhl gezeigt. Interessanterweise hat das Publikum aus Washington D.C., also aus seiner Heimatstadt, wie Thomas vorhin schon gesagt hat, ganze Zeit gejubelt. Und dann auch bei diesen, das war ja, wo er hat ja typischen Heel gespielt, der den kleineren, leichteren, sympathischeren Wrestler fertig macht. Also das war so ein bisschen der große Bully, der die kleineren, der sich nicht mit gleich großen anlegt, sondern nur mit Ja, es kleineren. war auf jeden Fall gut Also so dargestellt. typische Bösewicht-Aktion. Und trotzdem haben bei den ganzen Batista-Bombs, die er da gegen Ray gezeigt hat, hat das Publikum dann immer noch gerufen, one more time, nochmal, nochmal. Ja, Also das das. war bei dem Spinebuster dann. Man muss allerdings sagen, dass die beiden ihre Rolle gut spielen. Also es liegt nicht an denen. Nee, das ist richtig. Also Batista als Heel finde ich ganz gut. Und ich glaube auch, weil jetzt ja das Programm gegen den Undertaker anfängt, weil der Undertaker ist so beliebt bei Rey Mysterio, ist einfach so, dass die Beliebtheit beim Publikum da stark abgenommen hat. Und der Undertaker ist aber immer noch so beliebt, da funktioniert das auf alle Fälle besser. Das hat man schon bei SmackDown gesehen. Deshalb, das war auch jetzt zwischen Batista und Rey ehrlich gesagt gar nicht so sehr ein Kampf. Das war ja auch sehr kurz. Ich weiß nicht, ob du die Zeit gestoppt hast. Ich schätze mal so 6, 7 Minuten oder was. 6 Minuten 50. Ja, das war ja sehr kurz. Das war ja fast mehr ein Segment als ein Kampf. Also so als Segment, wo Batista als Heel einfach rübergebracht werden sollte, fand ich das sehr gut. Als Kampf habe ich denen selber nur 2, 3 Viertel gegeben. Also das war über Durchschnitt, aber nicht viel über Durchschnitt. Ja, Batista gewinnt, mehr oder weniger, ob man das jetzt als K.O.-Sieg oder für Batista ansieht. Auf jeden Fall hat er seine Mission erfüllt und hat Rey Mysterio so richtig fertig gemacht. Ich fand's auch sehr nett anzusehen, ob jetzt als Segment oder als Match. 3 Sterne. Batista und im Moment, ich glaube, das hat auch mit UFC und Mixed Martial Arts zu tun. Im Moment versuchen die ab und zu auch so ein Matchende dadurch, dass der Ringrichter spricht, weil der Gegner sich nicht mehr verteidigen kann. Und das gilt dann aber als ganz normaler Sieg, dass sie dann also quasi ein weiteres Matchende, eine weitere Schlussart einführen, um mehr Möglichkeiten auch zu haben, so ein Match zu gestalten. Das finde ich auch eigentlich eine ganz clevere Idee, wenn man das nicht zu oft macht. Weil eigentlich ist das Ende natürlich nicht schön, aber wenn man jetzt irgendjemanden hat, den man als Heel machen will, rüberbringen will, dann ist die Matchart natürlich gerade gut, weil dem Publikum das natürlich nicht gefällt und die dadurch gegenüber einem Heel dann auch zusätzlich noch wütend sind. Deshalb finde ich die Idee eigentlich okay. Ja, richtig. Dann sehen wir im Backstage-Segment mit Randy Orton und der ist bei seinem Team und beschwert sich so ein bisschen darüber, dass sie doch alle keine Titel hätten und dass er doch mehr von ihnen erwartet hätte. Und als er dann vor CM Punk stehen bleibt, lässt er das nicht einfach so. Lässt der Randy Orton das nicht weitermachen und meint dann selber, doch Randy Orton hätte doch auch keinen Titel. Das war gut gemacht. Und dasjenige Match kam dann auch. Welches Match? Team Randy Orton mit Randy Orton, Ted DiBiase, Cody Rhodes, William Regal und CM Punk trifft auf Team Kofi Kingston mit Kofi Kingston, MVP, Mark Henry, Christian und R-Truth. Da musst du noch mal was sagen vorher von dem Raw im Madison Square Garden, was da zwischen Kofi Kingston und Randy Orton passiert ist. Das war nämlich. Fantastisch, vor allem, also ich fand die ganze Raw fantastisch, vor allem auch wegen dem Publikum und vor allem, wie das Publikum dann am Ende mit Kofi Kingston feierte und auch für diesen war, das war fantastisch und dann vor allem auch noch dieser Sprung durch den Tisch, sehr, sehr gut. Den hat man nochmal gezeigt. Also da ist Kofi Kingston quasi mitten im Publikum auf Randy Orton, der lag auf so einem Tisch und Kofi Kingston ist dann auf so eine Brüstung geklettert und von da oben runtergesprungen auf ihn. Boom Drop. Das ist sicherlich so ein Videosegment, das wird man jetzt häufig sehen, wenn man Videos von Kofi Kingston sieht. Das war richtig gut. Ich glaube, das wurde auch schon in den Raw Theme Song mit dem Intro da drauf aufgenommen. Ich glaube, das kann man da nun auch schon sehen. Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Da muss ich mal Ich drauf weiß es achten. nicht genau. Ich meine aber eigentlich schon. Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Weil das war so eines der besten Segmente, was wir dieses Jahr hatten. So, dann wollen wir doch mal zu diesem nächsten Survivor Series Elimination Match kommen. Teilnehmer habe ich genannt. Mark Henry schied als erster Teilnehmer aus dem Match aus, nachdem er hinterrücks von Legacy attackiert und dann von Randy Orton, der zuvor in einem Bearhug steckte, überraschend mit dem RKO ausgeschaltet wurde. Weil man dann Mark Henry raus hatte, denn er ist ja nun nicht der beste Kämpfer vor dem Herrn. Das ist richtig. Also, in Ringside, ich habe mein Ringside-Abo ja verlängert, da wurde gesagt, ob Mark Henry vielleicht schon wieder was falsch gemacht hat, irgendjemanden beleidigt hätte oder so, aber ich denke. Das macht er aber eigentlich nicht. Also ich glaube, hinter den Kulissen und so ist er, glaube ich, ganz. Der soll nicht besonders freundlich sein, der soll immer ein bisschen krummlich sein. Aber ich glaube, der verhält sich gegenüber den Leuten korrekt. Sonst hätte er nicht bei dem wenigen, was der im Ring an Leistung bringt, hätte der nicht schon seit über 10 Jahren Vertrag bei WWE. Nicht. Hätte er nicht seit über 10 Jahren einen Vertrag bei WWE. Richtig. R-Truth flog nach dem GTS von CM Punk aus dem Rennen. Auch wieder ein klarer Pinfall. Auch hier wieder eine kleine Weiterführung von dem CM Punk R-Truth von der Fehde von den beiden, die ich übrigens auch sehr gut finde, so langsam. Es gab bei der Smackdown-Sendung, nicht bei der aktuellen, sondern bei der davor, ein sehr gutes Segment zwischen den beiden, wo Punk zwischen so drei Pappeimern da jeweils Bier, Drogen und Medikamente hervorgeholt hatte. Also, das war ein sehr schönes Segment. Da habe ich die Sendung selber habe ich nicht gesehen, aber die Aufzeichnung habe ich gesehen. Das fand ich sehr gut. Und das, was ich auch sehr gut finde, diese Geschichte mit CM Punk als Straight Edge, der besser ist als alle anderen, die wird ja auch so weitergeführt. Und jetzt braucht er nur noch einen vernünftigen Gegner. Punk hat ja jetzt zusätzlich noch einen früheren älteren Wrestler vor den Drogen gerettet. Und der ist ja jetzt quasi sein Bodyguard. Weißt du das schon? Nein. Das ist so sensationell. Bei der aktuellen Smackdown-Sendung kam nämlich CM Punk mit irgendwie so einem komischen großen Typen mit so einer Militärhose in den Ring und hatte so eine Papiertüte dabei. Und in der Papiertüte konnte man sich schon denken, sind irgendwelche Drogen. Und da wollte das Publikum vorwarnen. Und er hatte wohl einen Bodyguard dabei, falls irgendwie Artus oder so wieder eingreift. Und dann hat er erstmal erklärt, wer das ist. Der war früher bekannt als Festus. Da hat er wohl so viel Drogen genommen, dass er wahnsinnig geworden ist. Und jetzt hat er irgendwie so einen anderen Namen. Jetzt heißt er irgendwie Luke irgendwas. Und ist quasi der Kumpel von CM Punk und nimmt auch keine Drogen mehr. Und in der Papiertüte war was drin? Bist noch da? Ja. Was war in der Papiertüte drin? Tja, was war drin? Willst du nicht raten? Ne, sag mal, was war drin? In der Papiertüte war die Dreifach-DVD von Jeff Hardy. Da hat er nochmal die alte Sache mit Jeff Hardy ein bisschen aufgewärmt und hat gesagt, ja, das war ein schlechtes Vorbild, der hat Drogen genommen, aber ich habe ihn rausgeschmissen. Da ist das Publikum aber so richtig in Wallung gekommen, hat sie so richtig geärgert. Außerdem haben sie da ganz clever für dieses 3-DVD-Set vor Weihnachten nochmal Werbung gemacht. Und dann kam die Musik von Matt Hardy und dann kam Matt Hardy rein. Und dann gab es ein Match zwischen CM Punk und Matt Hardy. Und Matt Hardy sah ein bisschen besser aus und dann hat dieser Luke eingegriffen und dann haben sie zu zweit Matt Hardy wirklich übelst fertig gemacht. Fand ich ein super Segment. Ich hatte gestern noch, als ich bei Mediamarkt war, hatte ich sogar noch die Batista-DVD in der Hand. Wusste ich auch nicht, dass es die hier schon gibt. habe ich am Samstag bei Saturn auch gesehen. Die hatten sie da sogar ganz oft. Ja, hier auch. Aber die interessiert mich nicht. So, Also Christian. bei Saturn hatten sie übrigens diese Allied Tech Teams, auch Allied Powers hatten sie da auch ganz oft. Die hatten sie einmal bei uns. Aber die interessiert mich auch nicht. Mir sind die DVDs momentan ehrlich gesagt auch zu teuer. Ich habe mir noch was anderes mitgenommen, aber eindeutig billiger. Ich hatte mir nämlich die erste Staffel Fringe für 30 € mitgenommen. Ja, richtig, das hattest du mal geschrieben. verschrieben. Ich weiß gar nicht, ich kenne zwar den Namen, aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja, die lief ja bei ProSieben. Also die hätte ich auch schon bei ProSieben sehen können, aber ich muss sagen, ich finde das ganz schrecklich immer, wenn diese Währung dazwischen ist. Das fiel mir da dann auch gut auf. Man kann den Fluss nicht wirklich... Dann dauert das wieder eine Woche, bis da die nächste Folge ist. Also habe ich mir das jetzt, die erste Staffel auf ganzen 7 DVDs, habe ich mir doch so mal geholt. Was ist das denn für eine Serie? Ist das Krimi oder ist das Fantasy oder was ist das? Das ist so ein bisschen in Richtung Akte X sogar. Das ist also nicht direkt mit UFOs, es ist, es geht darum, dass so Experimente auf der ganzen Erde gemacht werden, die ganze Erde da so ein bisschen als Versuchskaninchen, also nicht die Erde, sondern Leute auf der ganzen Erde als Versuchskaninchen herhalten müssen. Mhm. Steht so hinten auf der Hülle, ich wusste das vorher auch noch nicht, das ist ja die eigentliche Story der ganzen Folgen. Mhm. Und hast schon eine Folge geguckt, oder? Nee, ich bin momentan dabei, Akte X zu gucken. Also. Ja. Dann kannst du ja auch noch nichts weiter dazu sagen. Ja, das zu den DVDs. Also CM Punk, über den wir gerade bei dem Elimination Match gesprochen haben, der hat weiterhin, der hat im Moment keinen richtigen Gegner. Das ist das, was ich ein bisschen problematisch finde. Ich finde das mit R-Truth eigentlich jetzt ganz gut. Ich finde das so mit gar keinen Gegner, finde ich eigentlich gar nicht so. Also er hat, das Gimmick ist super. Also dass er Straight Edge ist und dass er besser ist als alle Leute im Publikum. Der hat dann zu Thanksgiving in der Sendung ja auch übelst über die Leute geschimpft. Hat gesagt, die essen fettiges Essen, das ist genauso schlimm wie Drogen. Die können sich nicht zusammenreißen, die haben keine Disziplin, nehmen nur ungesundes Zeug zu sich. Das finde ich super, aber es wäre gut, wenn er auch irgendwie einen Gegner hätte. Also was super wäre, wenn er so jemanden hätte wie Stone Cold Steve Austin, der die ganze Zeit Bier trinkt. So jemand, hey, da habe ich auch schon mal dran gedacht. Ja, das wäre fantastisch. Aber ich sehe im Moment in der WWE keinen und Artus, weiß ich nicht. Also, ist irgendwie nicht so toll. Gegen Rey Mysterio, das wäre nicht schlecht. Weil Rey Mysterio ja schon wegen Drogen suspendiert worden ist. Das würde man, glaube ich, aber nicht machen. Ich glaube, das trauen sie sich auch nicht. Mit den ganzen Merchandise-Verkäufen und auch, dass die Kinder ihn so gerne mögen, ihn dann so als Drogenabhängigen dahinzustellen. Ich glaube, das machen sie nicht. Genau, ich glaube, das trauen sie sich auch nicht. Nee, sie müssen irgendeinen finden, der gerne mal irgendwie ein Bier trinkt oder so. So jemand wie JBL früher wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, obwohl der halt auch Heel war. Den hätte man halt vorher drehen müssen. Ich weiß es nicht. Shawn Michaels fällt halt auch raus, weil der halt auch überhaupt keinen Alkohol und keine Drogen nimmt, weil er ja als Christ. Und ja, weiß ich nicht. Undertaker. Undertaker trinkt bestimmt auch immer ganz gerne mal ein Bier. Nee, Undertaker ist ja, der ist ja auferstanden von den Geistern. Ja, von den Biergeistern. Der muss ja seine Kräfte sammeln. Ja, von den Biergeistern. Der trinkt dann immer Bier zum Kräfte sammeln. Also bei SmackDown sieht es zurzeit aus, als wenn es keinen vernünftigen Gegner für CM Punk gäbe. Nee, lass uns mal hier in dem Match weiter. Christian wäre auch vielleicht mal eine Idee. Es gab ja diese fantastischen Segmente bei der ECW-Sendung von letzter Woche auch zwischen den beiden. Christian wäre super. Christian pinte dann Ted DiBiase mit dem Sunset Flip. MVP gelang es mit einem Roll-Up an William Regal, den Gleichstand zu erzielen. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu dem Thema Christian pinte Ted DiBiase. Wurde ja jetzt bei der letzten War auch diese Ausschnitte von diesem The Marine 2 gezeigt. Den Film, wo Ted DiBiase die Hauptrolle spielt. Tja, der ist noch immer nicht Face, du. Der direkt auf DVD und nicht über erst im Kino kommt. Und die Ausschnitte von dem Film, die sahen ja furchtbar aus. Also ich glaube, vielleicht ist der Film sogar so scheuerlich, dass die Leute sich sagen bei WWE, ja, erstens ist der Film jetzt schon raus und zweitens ist so schlecht, das lohnt sich nicht dafür extra bei den Storylines Ted DiBiase zu drehen. Tja, man weiß es nicht. Weil dass der so früh gecovert wurde, das ist ja jetzt auch nicht besonders gut dann als Werbemaßnahme. Nee. So, Cody Rhodes schulterte dann MVP nach dem Crossroads. Christian... Cody Rhodes scheint im Moment beliebter zu sein bei den Machern als Ted DiBiase, ne? Ich finde Cody Rhodes selber auch besser. Ja. Ja, der ist vor allen Dingen in den Interviews auch viel besser und als Ted DiBiase steht irgendwie so ein bisschen im Hintergrund und macht nichts weiter. Ja. Christian eliminierte Rhodes nach dem Killswitch, fiel dann aber selbst dem RKO zum Opfer. Dann gab es ja diese lange Szene zwischen Kofi Kingston und CM Punk am Ende. Fand ich ein bisschen zu lang. Ja, fand ich okay. Ja, und Kofi gelang es, einen Roll-Up von Punk umzudrehen. Kofi, ja, Randy Orton hat halt nur zugeguckt, das war halt seine Strategie. Kofi gelang es, einen Roll-Up von Punk umzudrehen und so den Straight Edge Superstar aus dem Rennen zu werfen. Orton stürmte in den Ring, lief direkt in den Trouble. Ja, das klingt doch gar nicht so, wie du sonst sprichst. Was? Das liest du doch gerade irgendwo ab. Das klingt doch gar nicht so, wie du sonst sprichst. Ja, macht ja gar nichts. Orton stürmte in den Ring und lief direkt in den Trouble in Paradise, direkt in die Attacke rein. Sehr gut gemacht und das war's. Vorbei. Sieg ja, durch Pinfall, Team Kofi Kingston und Only Survivor, Kofi Kingston. Nicht Randy Orton, Kofi Kingston. Und das wundert mich, dass sie das nicht ein bisschen größer von den Kommentatoren noch hervorgehoben haben, weil erstens hat Kofi den Orton ja wirklich klar gepinnt und zweitens hat der Orton bisher bei der Survivor Series immer als Soul Survivor überlebt. Gab es da nicht mal ein Jahr eine Ausnahme? Das erste Mal, dass das nicht der Fall war, dass Kofi ihn quasi so groß besiegt hat. Und deshalb hätte ich gedacht, dass die Kommentatoren da noch ein bisschen mehr Betonung drauf legen. Aber das fand ich schon mal eine super Aktion und das gehört auch, glaube ich, mit zu diesem Ergebnis dieser Umfrage, dass die nicht immer dieselben Matches zeigen, sondern dass jetzt auch neue Leute nach oben kommen. Und Kofi Kingston haben sie dafür wohl auch mit ausgesucht. Ja, das finde ich auch gut. Kofi Kingston ist ebenfalls nicht schlecht. Ja. Wobei mir der so langsam schon fast wieder ein bisschen auf die Nerven geht. Das war jetzt so, als er diesen, als er den US-Teil die ganze Zeit hat. Jetzt geht's wieder, jetzt ist wieder was anderes. So, das Match. Es gibt nur natürlich ein Bild, Kofi Kingston. Wenn er jetzt gegen Randy Orton noch, also wenn die Fehde von mit Randy Orton dann irgendwann endgültig zu Ende ist, ich vermute ein bisschen geht das noch, dann gibt's keinen Gegner mehr für ihn. Weil Raw hat im Moment eigentlich als einzigen Heel Randy Orton, der im Haupt im Main Event steht, und sie versuchen jetzt halt Sheamus noch dazu zu kriegen. Ja. Das heißt aber, dass in der gesamten Raw-Sendung nur zwei Main Event Heels da sind. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. So, das Match ging 20 Minuten 49, bekommt von mir 3,5 Sterne. Ich fand das erste Opening Survivor Series Match noch besser. Von mir bekommt das 3,5 Sterne. Ich fand das gleichwertig zu dem ersten Match. Aha. So, es folgt auch gleich das nächste Match für den World Heavyweight Title. Es ist ein Triple Threat. Undertaker trifft auf die noch Teampartner. Mal sehen, wie lange das noch so ist. Chris Jericho und The Big Show. Ja. Und Big Show mit einer ganz großen so einer Schiene am Knie. Der ist am Bein verletzt. Ja. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen für das TLC-Match gegen DX. Denn Big Show ist sowieso ja eigentlich, habe ich mich gefragt, als er noch nicht verletzt war, wie soll denn der überhaupt eine Leiter hochkommen und wie soll denn der mit einem verletzten Knie die Leiter hochkommen, ist ja dann noch schwieriger. Ich glaube, der soll die Leiter gar nicht hochkommen. Vielleicht? Ja, und was werden sie machen? Das können sie nicht machen, dass er nie die Leiter hochgeht. Das geht gar nicht. Naja. Die werden irgendwas Verrücktes da planen, dass irgendwie Big Show nicht von ganz oben, aber irgendwie so von der Mitte der Leiter oder so runterfliegt oder so. Naja, auf jeden Fall das Match. Ich war sehr überrascht. Ich dachte, das wird ganz schrecklich. Es war sehr angenehm. Ja, war ein solides Match. Also nichts Großartiges. Es war immer dann gut, wenn Chris Jericho im Ring war und das war... überhaupt nicht gefallen hat. Es war immer dann gut, wenn Chris Jericho im Ring war und das war glücklicherweise ziemlich oft. Ja, ja, der Fehler war natürlich, dass sie in der Woche davor bei SmackDown Undertaker gegen Jericho als Main Event hatten und da war eigentlich der SmackDown Main Event interessanter als jetzt der Pay-Per-View-Kampf, weil Big Show so ein Match natürlich schlechter macht und nicht besser. Ja. Ich war auch positiv überrascht. Ich fand, es war ein sehr, sehr gut gemachtes Match. Mhm. Also Undertaker hat gewonnen. 3,5 Sterne gegeben und ich ich fand das auch sehr gut, dass Big Show den Titel gewonnen hat. Ja, und Big Show wollte dann einen Chokeslam zeigen, aber der Undertaker hat sich dazu wehrgesetzt und hat den Hell's Gate gezeigt und das war dann der Sieg durch Tap-Out und weiterhin World Heavyweight Champion The Undertaker nach 13 Minuten 38 von mir 3,5 Sterne. Habe ich auch 3,5 Sterne gegeben. Also ich habe bei diesem Pay-Per-View viel 3,5 Sterne. So, an der Stelle waren die ersten 2 Stunden vorbei. Es folgten noch eine Dreiviertelstunde. Es gab das Ganze ein... war, obwohl jetzt, also es war jetzt kein 4-Sterne-Match dabei, aber es waren alles sehr überdurchschnittliche Matches. Also es war sehr unterhaltsam. Da hatte ich so nicht mit gerechnet. Es gab ein 4-Sterne-Match. Survivor Series, das wird eher ein bisschen langweilig. Dachte ich, ne, das ist richtig unterhaltsam jetzt. So, es folgt ein Interview. Josh Matthews interviewte The Miz, Sheamus und Drew McIntyre. Ja, das ist an sich ein bisschen komisch, dass, dass dann in, bei so einem Pay-Per-View noch so viele Interviews sind. War ja doch einige Interviews, aber ich, naja. in dem Fall war das okay, weil die müssen halt... das Publikum auch so ein bisschen daran gewöhnen, dass die drei offensichtlich auch ausgesucht sind, um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Und dann müssen wir natürlich diese langsam auch bekannt machen. Dafür war das so, glaube ich, hauptsächlich gedacht. Ja, es gab dann, es gibt ja auch noch diese Sheamus Jerry Lawler Sache und so weiter und so fort. So. Welche Sheamus Jerry Lawler Sache? Ja. Das weiß ich gar nicht, was du da meinst. Nee, ich meine, den Kick, den ist, dort gab, beziehungsweise dieses bisschen Tralala. Glaubst du, dass es, ne, dass es zu Kämpfen zwischen Sheamus und Jerry Lawler kommt? Ich kann es mir nicht vorstellen, nein. Wäre ein bisschen komisch, ne? Wenn er jetzt erst gegen Cena kämpft, wahrscheinlich verlieren wird, aber wenn er dann als nächstes gegen Jerry Lawler, das wäre doch ein ziemlicher Abstieg gleich wieder. Das stimmt. Es kam ein Diven-Match und es war auch ein Survivor Series Elimination-Match. Das war Team, ja Match des Abends jetzt, ne? Team Mickey mit Mickey James, Melina, Eve Torres, Kelly Kelly und Gail Kim, die gegen Team Michelle mit Michelle McCool, Layla, Beth Phoenix, Jillian Hall und Alicia Fox. So, wir gehen da jetzt nicht durch, wie die einzeln gepinnt wurden. Also, das müssen wir schon machen. Nee, das tun wir jetzt aber nicht. Soll ich mal im Schnelldurchlauf einfach die Reihenfolge vorlesen? Ja. So, lass mich mal gucken. Layla als Erste raus, dann Gail Kim, dann Jillian, dann Eve Torres, dann Kelly Kelly, dann Beth Phoenix, dann Alicia Fox und dann Michelle McCool und gewonnen haben Mickey James und Melina. Korrekt, nach 10 Minuten 41, es war sogar noch relativ annehmbar, 3 Sterne. Ich fand's unterdurchschnittlich, durchschnittlich, ich bewerte ja durchschnittlich mit 2 Sternen und alles, was besser als Durchschnitt ist, mit mehr und alles, was schlechter ist, mit weniger. Ich fand es nicht durchschnittlich, sondern schlechter, deshalb kriegt es von mir auch nur 1 Stern. So, es folgt noch... Ganz kurz nochmal, eine Sache müsste ich nochmal kurz mit dir klären, und zwar Mickey James hat ja hier jetzt mitgewonnen, obwohl sie nicht viel gemacht hat, das war ja mehr Melina, die da was gemacht hat. Und jetzt gibt es ja diese komische Storyline bei SmackDown, diese viel umstrittene, dass sie Mickey James als Piggy James bezeichnen, also als Schwein. Ja, das war ja wohl ganz schrecklich. Das war ja unter aller Sau, was da gemacht wurde. Das wurde aber auch viel diskutiert. Das ist eigentlich eine Frechheit, oder? Das ist ziemlich fies, ja. Weil das ist ja gar nicht, also viele wissen das gar nicht so, aber die Frauen da, die sind ja alle extrem dürr und dünn, mit Ausnahme vielleicht von Mickey James und Natalia. Und ähnlich wie die Männer da viel Steroide nehmen müssen, um solche Muskeln aufzubauen, müssen ja auch ziemlich viel Drogen nehmen, um nicht dicker zu werden und ja, haben sie im Prinzip jetzt gesagt, wenn ihr keine Drogen nehmt, liebe Leute, dann werden wir euch hinterher hier ordentlich schon den Kakao ziehen in der Sendung. Das war eigentlich eine Frechheit, oder? Ja, das ist, als wenn man einen Edge so ein bisschen durch den Kakao zieht, denn der hat ja auch nicht die größten Muskeln, okay. Wobei das nun ja auch niemanden stört. Genau, aber bei Chris Masters haben sie das natürlich auch gemacht, ne? Als er zurückkam und nicht mehr diese Muskelmassen hatten, da hat ihn ja Triple H auch in irgendeinem so ein bisschen lächerlich gemacht, deshalb. Ja, wobei bei Chris Masters würde ich sagen, das liegt nicht nur an den Muskeln, das liegt doch einfach an dem Typ. Ja, er hat sich aber da speziell daran, darüber lustig gemacht, dass er weniger Muskeln hat. Und bei dem jetzt mit den Frauen finde ich das gefährlich, zumal ja die Champion ist da, die Michelle McCool, vor 2 Jahren da im Krankenhaus richtig lange Zeit lag, weil die halt so wenig gegessen hat, dass sie da irgendwie krank durchgeworden ist. Ja. Die lacht ja mal eine Zeit lang, glaube ich, war die sogar im Koma oder so. hätte sagen können, nee, mache ich nicht. Dann hätte sie mit Sicherheit keine größeren Schwierigkeiten bekommen. Naja, es wurde auf jeden Fall gemacht. Mal sehen, wie das weitergeht. So, Todd Grisham interviewt noch... In der Folgesendung haben sie nochmal dieses Segment wiederholt. Und dann haben sie Mickey James im Interview kurz befragt, wie sie das findet. Und ja, mehr war das dann nicht. Aber Todd Grisham interviewte Batista, der fragte, ob Ray heute bloßgestellt worden sei. Er selbst habe sich heute für Ray geschämt. Das ging ganz schnell. Und dann ging es auch zum Main Event weiter, ein Triple Threat Match um den WWE Champion Titel. John Cena kam zuerst rein und dann noch kamen sie zusammen rein. Shawn Michaels. Das fand ich schon mal schlecht, dass sie zusammen reinkamen als ein Team. Ja, das fand ich auch gar nicht gut. Ich hatte mir eigentlich auch erhofft, dass sie einzeln reinkamen, wobei da auch schon relativ lang nicht mehr so extrem viel Zeit war. Deshalb war ich dann auch wieder relativ glücklich, dass das jetzt relativ schnell alles ging. Ich würde mal wieder lieber den Originaleinzug von Shawn Michaels und Triple H sehen. Die Ex war jetzt wieder lange genug, können sie eigentlich jetzt wieder aufhören mit. Ja. Hast du das Buch eigentlich jetzt schon durchgelesen? Ja, das gefiel mir eigentlich ganz gut. Mhm. Ja. Hast du was Neues gelernt, was du uns erzählen willst? Nee, eigentlich nicht. Das ist schade. John Cena gegen Shawn Michaels gegen Triple H und die erste Attacke des Matches ist die beste des ganzen Abends. Sweet Chin Music. Gegen Triple H. Ja. Shawn Michaels guckt da noch kurz umher und dann gibt es überraschend die Sweet Chin Music und Triple H fällt direkt aus dem Ring. Und da liegt er dann eine ganze Weile und dann ist es Shawn Michaels gegen John Cena ein normales Match. Ja, das ist ziemlich lange. Es dauert ziemlich lange, bis Triple H wieder kommt. Triple H zeigt dann gegen Shawn Michaels noch einen Spinebuster durch das Kommentatorenpult. Ja, ansonsten kann ich hier eigentlich nur Positives sagen. Ich muss sagen, das Match gefiel mir extrem gut. Ja, ich fand es auch ein sehr gutes Match. Also nicht jetzt das Match des Jahres oder so, aber also es war ein wirklich gutes, ein Main-Event-würdiges Match. So im, ich habe dem 4 Sterne gegeben. Ich? 4 Einfälle? Ich habe auch sehr mitgefiebert, wer dann am Ende gewinnt. Ich hatte ja so ein bisschen Shawn Michaels gehofft, natürlich, als großer Shawn Michaels-Fan, wobei ich mir das schon fast nicht vorstellen konnte. Ich kann mir Shawn Michaels nicht mit einem Champion-Titel vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Das ist schon so lange her. Ja, das ist. Ich hab das noch nie so richtig gesehen, ihn mit dem WWE-Titel. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das war 2002 das letzte Mal. In dem Elimination. Genau, als die Haare noch nicht wieder ganz lang waren, als er so halblange Haare hatte und als seine komische Ringerhose noch nicht ganz fertig war, die sah dann alles ein bisschen furchtbar aus, aber das war gerade kurz nach seinem Comeback. Ja, das ist echt schlimm, ich kann mir das nicht vorstellen, ihm mit dem Champion-Titel. Das passt aber. Ja, das passt immer. Und einen Titelrang konnte man ihm ruhig nochmal geben. Ja, auch ein paar mehr. Ja. Ja, sehr schönes Match. Bist du noch da? Ja, klar. Ja, weil es gerade so komisch geknackt hat, deshalb dachte ich. Und Sonja sagte vorhin irgendwas, eure Batterie ist irgendwie halt nicht mehr so viel Saft. Die Batterie kann ich hier gar nicht sehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe keine Ahnung, wie voll die noch ist. Da müsste auf dem Display ja irgendwie so ein Zeichen sein, wie man das so von Handys kennt, mit Balken, die dann voll oder... Ja, die ist auch normalerweise, aber jetzt wird gerade nur angezeigt, wen ich anrufe und wie lange ich schon telefoniere. Ach so. Ja, wirst du schon merken, wenn es ausfällt, dann fällt es halt aus. Nach einer Konterserie gelang Shawn Michaels die Sweet Chin Music gegen Triple H, der gerade den Pedigree gegen Cena zeigen wollte. Michaels fing sich daraufhin die Attitude Adjustment ein, Cena pinnte Triple H, um seinen Titel zu verteidigen. Also weiterhin Champion John Cena, ich hatte mitgefiebert sehr stark. Und dann war es doch wieder John Cena. Ja, ist aber auch okay, sie können jetzt den, ich sehe zwar im Moment Cena auch nicht so gern, aber wenn sie jetzt den Titel zu früh von ihm wieder wegnehmen, ist das natürlich auch schlecht. Ne? Mir fiel bei dem Match auf, dass ich John Cena gar nicht mehr so gerne sehe. Nee, ich habe den auch ein bisschen über. Nichtsdestotrotz haben sie ja im Moment nicht so furchtbar viele Leute und dadurch, dass er halt so viel Merchandise verkauft, obwohl seine neuen T-Shirts alle ein bisschen nicht so schön sind, das neue Orange gefällt mir auch nicht so gut. Nee, das ist, glaube ich, schon seit 3-4 T-Shirts von ihm so, dass mir die nicht mehr so gut gefallen. Früher hat er immer sehr, sehr schöne gehabt. Jetzt hat er Ja, das eine war sehr schön, das hab ich auch, ich glaube, das hast du auch. mit dieser Raubkatze. Ja, genau. Und alle drei T-Shirts, die danach kamen, die waren irgendwie nicht so toll. Interessanterweise war das erste mit diesen Videospielfiguren von den dreien jetzt noch das Beste. Und das soll dann schon einiges heißen, ne? Es wird immer schlechter. Gut war auch das Weiße, was nach 2005 aktuell war. Das hätte ich dann ja auch gerne gehabt, aber das gab's ja nicht. Nee, das haben wir einmal versucht zu bekommen, das war dann ausverkauft. Ja, 4,25 Sterne für einen sehr, sehr guten Main Event. Ja, 4 Sterne. Ja. John Cena hatte ja dann in der Raw danach noch einen Kampf gegen CM Punk. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Das war ein hervorragendes Match. Also da war ich überrascht, dass es bei Raw erstens ein ziemlich langes Match gab und am Anfang fand ich es nicht so gut und dann wurde es immer besser, besser, besser. Und ich meine, das hat zwar John Cena gewonnen, aber CM Punk hat man dadurch trotzdem nicht geschwächt, weil er war konkurrenzfähig in dem Kampf und Cena musste da sogar ein Attitude Adjustment vom zweiten Ringseil aus der Ringecke zeigen, also sogar noch eine Verstärkung seines normalen Moves, um CM Punk fertig zu machen. Also das. Ja, das fand ich auch ganz gut, herausragend aber auch wieder nicht. Bitte? Das fand ich ganz gut, aber nun herausragend auch wieder nicht. Ich fand es ein herausragendes Raw-Match. Normalerweise kann ich mich an die Raw-Matches nicht erinnern, selbst wenn die nur ein, zwei Tage zurück sind. Das liegt jetzt schon 5, 6 Tage zurück, kann ich mich trotzdem gut dran erinnern. So, Thomas, was für einen Daumen gibst du Survivor Series? Wir machen das jetzt im Ringside-Style. Du kannst 2 Daumen nach oben, 1 Daumen nach oben, 1 Daumen zur Seite, 1 Daumen nach unten oder 1 Daumen in dein Hinterteil geben. Ich gebe einen Daumen nach oben. Ich gebe auch einen Daumen nach oben. Was zuletzt haben denn die Ringside-Leute bei Survivor Series gegeben? Was? Was haben denn Ringside, Christian Bruns und Markus Holzer bei Survivor Series für einen Daumen gegeben? Ich meine nach oben auch. 1 oder 2? Ja, 1. Okay. Ja, ich auch Daumen nach oben. Mir gefielen die beiden Elimination-Match vor allem sehr gut. Mir gefiel der Main-Event auch sehr gut. Also vor allem der Main-Event hat es dann noch gebracht. Ansonsten vielleicht wäre es dann nur ein Daumen zur Seite mit leichter Regung nach oben gewesen. Ja, das glaube ich auch. Ist aber gutes Survivor Series gewesen. Hat nochmal richtig was gepusht und was gebracht. Ja, gutes Survivor Series. Kann man sich angucken, die Wiederholungen, solange noch welche laufen, kann man empfehlen. Ja. Ja. Da kann ich nichts hinzufügen. Ist okay. Wir müssen auch ein bisschen auf die Tube drücken, weil es ist jetzt 16 Uhr und deine Batterie wird nicht mehr lange gehen. Das heißt, wir haben noch ungefähr so 10 Minuten Programmzeit. Ja, dann gibt es Gerüchte, dass es bei WrestleMania 26 vielleicht John Cena gegen The Rock geben könnte. Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Wo gab es denn die Gerüchte? Ein bekanntes Wrestling-Magazin, dessen Name mir gerade nicht einfällt, hat nämlich wohl berichtet, dass es da jetzt wohl bald Contract Signing. Wie heißt denn das auf Deutsch? Was? Contract was? Signing? Ja, wie heißt denn das auf Deutsch? Vertragsunterzeichnung. Ja, genau. Das nicht der Kontakt, sondern der Vertrag wird bald unterzeichnet. Angeblich. Vertragsverhandlungen hätte ich mir vorstellen können. Aber wenn die schon bei einer Unterzeichnung sind, dann würde es ja bedeuten, dass die schon einen fertigen Vertrag hätten. Ja, man weiß es nicht genau. Es sind auf jeden Fall immer noch nur Gerüchte. Also falls da was kommt, wir berichten hier natürlich weiterhin. Und das wäre natürlich sehr, sehr schön. John Cena gegen The Rock. Wann hast du das gehört? Relativ aktuell noch. Weil da habe ich ich habe ja die ganzen Wrestling Observer Sendungen und so gehört, da haben sie da nichts drüber berichtet. Mhm. Mal gucken, was da nächste Woche kommt, ob da was kommt. Und dann können wir, dann gibt es. Und dann wird wahrscheinlich Batista gegen Undertaker kommen. Lass uns doch nochmal einen schnellen Ausblick auf die jetzt bekannten Matches TLC machen. Das werden wir gleich. Und dann wollte ich noch sagen, das Mick Foley Buch, was wohl nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr erscheint, heißt Countdown to Lockdown. Da er bei Lockdown ja seinen ersten TNA-Trail bekommen hat. Also das, dann das. Das heißt, das ist ja einfach ein Buch über seine Zeit bei TNA. Das könnte dadurch, dass es bei TNA ist, wenn er denn so ein bisschen was aus dem Bereich hinter den Kulissen da auch berichten würde, interessant. Könnte das interessant sein. Ja. So, am 13. Dezember 2009. Ja, auch das Hulk Hogan-Buch Nee, ich warte jetzt momentan drauf, dass das Ray-Buch bei Amazon auf Lager kommt und dann werde ich mir das holen. Hast du denn, wo wir gerade bei Hulk Hogan waren, hast du denn was gehört von seiner Tournee aus durch Australien? Ich habe da so ein paar Bilder und so gesehen, ja. Soll wohl auch eine DVD erscheinen, also die könnte man sich holen vielleicht. Ich habe nur von einer Veranstaltung einen Bericht gelesen. Da hat jemand auf Figure 4 Weekly einen Bericht geschrieben, der auch vor Ort war. Es war alles relativ gleich. Und bitte? Es war alles relativ gleich. Ja, ich habe, wie gesagt, nur aus der einen Stadt. Aus den anderen Städten habe ich es nicht gehört. Das Einzige, was ich interessant fand, dass quasi das Match zwischen Hogan und Flair aufgebaut wurde, indem die beiden sich bei einer Pressekonferenz ja dann quasi aneinander geraten sind und Hogan dann auch stark geblutet hat bei der Ja, Pressekonferenz. das hatte ich auf stern.de gelesen, da waren auf stern.de wahrhaftig Bilder und da stand noch, dass das doch ernst wäre und so, da habe ich erstmal bei Moonsault geguckt, ob das denn stimmt. Nee, nee, das war Nee, nicht. klar, war Aber das natürlich. Interessante ist, was man dadurch lernen kann, wie einfach doch ist, so ein Wrestling-Match aufzubauen, weil das war in allen möglichen Medien weltweit, haben ganz viele darüber berichtet. Und alles, worum es da geht, ist, bei einer Pressekonferenz, zwei, die sich nicht leiden können, sind eigentlich aneinander geraten und jetzt machen sie ein Wrestling-Match und da wird dann entschieden, wer der Bessere ist. Durch Und in Blut. dem Kampf, den der Mensch, der da den Bericht geschrieben hat, da wurde gesagt, das war im Wesentlichen auch eine gesamte Karte, die nur aus diesem einen Match bestand. Alles, was vor der Pause war, war ziemlich furchtbar und ziemlich schrecklich. Was nach der Pause war, war auch nicht besonders herausragend. Da waren ja auch so ein paar ältere Stars dabei und das soll alles nicht so richtig toll gewesen sein. Und die Leute waren dann aber im Wesentlichen da wegen Hogan und Flair. Und das ging dann im Wesentlichen 10 Minuten mit ziemlich viel außerhalb des Rings. Also ich habe Ja, so 17 Minuten gelesen. Brawl und beide hätten stark geblutet und Hogan hätte keinen einzigen Bump genommen, weil der sah wirklich außer Form und ziemlich, ziemlich krank aus. Der kann wohl auch seinen Leg Drop gar nicht mehr zeigen. Nee, kann er nicht. Ja, er kann so keinen richtigen Bump machen, aber er hat dann nach 10 Minuten gegen Ric Flair gewonnen. Also die Ja. Leute haben sich gefreut, ihn nochmal zu sehen, aber gleichzeitig war das auch ein bisschen traurig. Ich habe noch nicht Berichte im Wrestling Observer gelesen. Ich glaube, im Wrestling Observer ist da irgendwie eine ziemlich tiefgehende Analyse zu drin. Muss ich mal morgen oder so gucken. So, am 13. Dezember 2009 gibt es WWE Tables, Ladders and Chairs, TLC, also schon wieder ein Pay-Per-View mit Motto. Ja, finde ich nicht so gut, diese Ja, und wir wollen Motto-Thema. einmal schnell die Matchcard durchgehen, die bisher steht. WWE Championship Tables Match. John Cena gegen Sheamus. Hatten wir vorhin ja schon was gesagt. Könnte sehr gut werden, könnte aber auch ein ziemlicher Reinfall werden. Ja, ich schätze, dass Cena gewinnt. Ich freue mich aber drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da freue ich mich auch drauf. World Heavyweight Championship Chairs Match. The Undertaker versus Batista, da freue ich mich nicht drauf. Ich glaube, das wird ziemlich schrecklich. Undertaker Batista war ja bei WrestleMania mal sehr gut. Das Thema mit den Chairs, das verstehe ich noch nicht ganz. Und dann ECW Championship Die sollen Ladder eher, Match. Moment, verstehst du das, wie das mit den Chairs funktionieren soll? Ja, die werden dann halt eingesetzt, ne? Und wenn du dann statt dem Chair, wenn jetzt zum Beispiel der Undertaker den Champion-Gürtel nimmt und damit auf Batista einschlägt, ist das dann illegal und eine Disqualifikation oder ist das erlaubt? Ja, das ist nicht illegal. Das heißt, er darf Aber das wird natürlich nicht und gemacht. Es wird kein natürlich. Es Champion-Gürtel oder darf er wird. beides einsetzen? Er darf, also wenn er einen Champion-Titel jetzt nimmt, wird er bitte nicht disqualifiziert. Es. Und wenn er einen Tisch nimmt und ihn durch den Tisch wirft, ist das Das dann illegal? wird natürlich nicht gemacht. Darauf wird natürlich geachtet, dass. Also, es wird nicht darauf geachtet. Die Superstars wissen natürlich, dass es ein Chairs-Match ist und dass sie jetzt nichts weiter groß anderes einsetzen Aber wenn sollen jetzt zum dürfen. Beispiel draußen gebohrt wird und er Undertaker durch das durch diesen Ring-Announcer Tisch jagt, wird er dann disqualifiziert? Nee, natürlich nicht. Das wäre ja Quatsch. Das ist ja an sich auch ein Ja, No-Disqualification-Match. und Nur wenn er Chairs eine bei einem Ladder-Match werden ja auch an. Leiter nimmt, die da noch am Ring liegt von dem anderen Kampf und damit auch den Undertaker anschlägt, wird er dann disqualifiziert? Nee, natürlich nicht. Beim Das Ladder-Match. ist dann eigentlich ein Table-Ladder-Chair. Beim Ladder-Match dürfen natürlich auch natürlich auch Stühle eingesetzt werden, aber es wird natürlich nicht gemacht, weil die Superstars natürlich die Anweisung haben, dass es nicht gemacht werden soll. Siehst du, deshalb finde ich aber, dass wenn man mal einen Moment so tut, als wenn das echt wäre und nicht gespielt, finde ich das Thema Chairs eigentlich blöd. Bei einer Leiter macht es Sinn, weil bei einer Leiter hat die Leiter ja auch den Zweck, dass über dem Ring der Gürtel zum Beispiel hängt. Und beim Tisch macht es Sinn, weil da gewinnst du das Match, indem du den Gegner Gegner durch den Tisch jagst. Aber beim Chess macht das keinen Sinn. Sonst müsste man sagen, man kann ein Chess-Match nur gewinnen, wenn man den Gegner auf den Stuhl setzt. Und das macht ja noch super. ECW Championship Ladder Match, die Matchpaarung weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, das wird super. Das wird, das kann potenziell, wenn die Zeit kriegen, der Showstealer werden. Das ist Ladder Match, ne? Ja. Und das ist Christian gegen Shelton Benjamin. Und wenn man mal nachdenkt, wie gute Leiter-Matches die beiden schon gezeigt haben, und bei der letzten ECW-Sendung haben die schon gesagt, wir wollen die Shows stehlen bei TLC. Wenn die also mehr als 10 Minuten kriegen, könnte das richtig gut werden. Ja. Ist noch da? Ja, klar. Ich gucke hier nur gerade mal was. Also das kann ein Match werden, da freue ich mich drauf, muss ich sagen. Mhm. Ja, okay, dann machen wir jetzt weiter. Ja, ich muss hier gerade einmal was gucken. Hast du fertig recherchiert? Ja, ist aber nichts weiter Wichtiges. WWE Unified Tag Team Championship. Tables, Ladders and Chairs Match. Jetzt alle drei Utensilien. The Big Show und Chris Jericho versus The Generation X. Das könnte auch durchaus gut werden. Ja, also... Ich bin ja, also Chris Jericho ist natürlich gut. Bei Shawn Michaels wird sich wahrscheinlich auch wieder gut sein, obwohl er ja seine Rückenprobleme halt hat. Big Show wird mit den Leitern nichts anfangen können. Und bei Triple H auf den Leitern, ich weiß nicht, ich habe lange kein Leitermatch mehr von ihm gesehen. Er ist an sich auch schon zu angeschlagen wirklich für die Sachen, aber also ich bin da zwiegespalten. Ich habe da so meine Bedenken und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass gerade für die Teams TLC gemacht wird. Aber ich vermute auch, dass das gedacht ist, weil man jetzt dann irgendwie DX zum ersten Mal die Titel geben möchte und dann soll das gleich in irgendeinem besonderen Match halt sein. Das Problem, was ich mit dieser Matchcard ehrlich gesagt habe, also die Match an sich gefallen mir wohl. Aber ich... Wenn wir hier in dem einen Match Tables sehen, beim nächsten Chairs, beim nächsten Ladder, beim nächsten dann nochmal alle drei, ob das dann nicht etwas langweilig wird. Ja, das stumpft ab, ne? Weil das ist eigentlich auf einer normalen Card. Ist ein so ein Match und dann freut man sich da richtig drauf. Und hier, das ist, Ja, da irgendwann sagte dann so nach dem dritten Match, sagte dann, oh Gott, schon wieder irgendwie mit Leitern. Ja. Das hatten wir doch schon. Können wir nicht mal ein normales Match machen? Genau. Wie viele Matches waren denn das eigentlich? Ist das jetzt momentan sind es 4 Matches, aber da kommt sicher dann noch was zu, denke ich mal. Da kann ja nicht mehr viel dazukommen, weil die haben ja jetzt auch nur noch eine Woche zum Aufbau. Es gibt noch eine Raw und... Oder wie war das? Ja. Eine Woche noch zum Aufbau. Es gibt jetzt noch quasi dann 3 Sendungen. Kommt bestimmt noch 1-2 Matches dazu, denke ich mal. Naja. Theoretisch könnte noch irgendwas zwischen Orton und Kofi Kingston kommen. Und eventuell noch, entweder als, vielleicht aber dann auch als Dark Match oder so, irgendwas zwischen, weiß ich nicht, vielleicht CM Punk und Artus oder irgendwie sowas. Ja, also ich muss sagen, ich bin schon gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, aber auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ja. Was kommt denn eigentlich danach dann noch? Kommt dann noch Armageddon dieses Jahr oder war das dann? Nee, das ist dann der letzte Pay-Per-View dieses Jahres und dann kommt halt schon wieder der... Royal Rumble. Dann ist Armageddon ist dann tatsächlich weg, ne? Mhm. Ich hatte das auch irgendwo gelesen, dass es weniger Pay-Per-Views werden. Das heißt, Armageddon ist dann weg und die New Year's Revolution gibt es ja, glaube ich, schon eine Weile nicht mehr, ne? Ne, ich glaube, letztes Jahr gab es das auch nicht mehr. Das heißt, dann ist wirklich Weihnachtspause und dann gibt's dann wird Royal Rumble auf jeden Fall im Januar sein. Naja, hoffentlich lassen wir sich da ein bisschen Zeit und dass wir das Ende Januar haben, dass wir mal wieder 4-5 Wochen für den Aufbau haben. Ja, hoffentlich. Die 2 Titelkämpfe beim Royal Rumble auch noch ordentlich sind. Ich muss sagen, ich bin schon irgendwie gespannt auf TLC. Vielleicht freue ich mich in einem gewissen Sinne auch. Ja, jetzt dieses Wochenende ist ein bisschen langweilig, weil dieses Wochenende... ist es ja noch gar nicht nächstes Wochenende, oder? Ist das Wochenende danach? Ja, das ist richtig. Also es ist so ein bisschen. Dann sind ja noch 2 Wochen zum Aufbau. Oh Gott, ja. Weil dieses Wochenende Naja. war ja jetzt gar nicht. Es war kein UFC-Pay-Per-View. Es war jetzt in der letzten Woche war auch kein Ultimate Fighter. Und Das stört mich persönlich nicht so gab extrem, da kein kann man noch mal TNA, was anderes machen. kein WWE-Pay-Per-View. Aber dafür habe ich jetzt heute noch 2 Folgen Pastewka geguckt. Ja, ich gucke hier heute ganz extrem Akte X und kriege gleich noch was vom Weihnachtsmarkt. Was Wird mir kriegst du da denn noch? hoffentlich was mitgeliefert. Zu essen oder irgendwie was anderes oder was? Ne, zu essen. Zu essen. Immer essen. Ach so, irgendwie gebrannte Mandeln oder irgendwie. Ja, genau. Ja, die schmecken immer gut, sind aber nicht gut für die Zähne. Tja. Ja, dann, Jo. was hast du denn gelesen an Büchern? Lass uns noch mal ganz schnell durchgehen, die wichtigsten Dinge, was du gelesen und gehört hast. Ich habe das DX-Buch gelesen, das gefällt mir sehr gut. Und ich lese momentan Rauhe Nacht von diesem deutschen Schriftsteller-Duo. Ah ja, das ist dieses Krimi. Ja, genau. Das gefällt mir momentan auch sehr gut. Und für danach habe ich mir den neuen Stephen King 1200 Seiten Die Arena gekauft. Hast du da mal so die ersten ein, zwei Seiten zumindest mal angelesen oder so? Es ist ein King, also es gefällt mir gut. Also, es gibt es noch nicht als E-Book. Es gibt aber eine ganze Menge als E-Book von Stephen King und auch so die aktuelleren, jetzt Bahn oder dann danach kam ja noch Sunset, sodass ich vermuten würde, dass das irgendwann dann auch noch als E-Book kommt. Dann mache ich mir auch Gedanken, mir das zu holen. Das Einzige, also die Kritik im Spiegel fand ich hochinteressant. Das Einzige ist halt, die Länge schreckt mich natürlich ein bisschen ab. Ja, das stimmt. Das hab ich auch erst überlegt, aber ich dachte dann letztlich, wenn's nicht, ich verkaufe den ja sowieso wieder, das geht dann ja wohl. Ja, nee, deshalb nicht, sondern weil man dann einfach so lange Zeit sich mit einem Buch beschäftigt. Weil ich lese gern ungern mehrere Bücher zeitgleich. Macht es zwar manchmal, aber nicht gern. Und dann muss man sich halt wirklich mal auch für 2 Monate nur an dieses eine Buch halt binden. Das mache ich dann nicht so gern. Ich lese dann lieber was, das unter 400 Seiten oder unter 500 Ja, Seiten. das mache ich normalerweise auch, aber Stephen King ist nun sowas, da lese ich eigentlich immer was, wenn was Neues rauskommt, also da. Ja, ich, Also vielleicht, das ist natürlich nicht ganz billig, ne? Ich glaube, das kostet, weiß ich nicht, 26,95, ja. wie viel? 26,95. Ja, hast du bestimmt bekommen bei der Krankenkasse. Ich habe 10 Euro bezahlt. Ich habe Papa losgeschickt und sagt, hol mir mal das Buch. Den Preis habe ich natürlich nicht gleich gesagt. Dann ich habe Glück Hat er es gehabt. geholt oder hat er dann angerufen und gesagt, aber nur wenn du dazu bezahlst? Nee, er hat mir das dann geholt und ich hätte dann eigentlich den vollen Preis bezahlt. Hatte ihm dann vorher aber noch nicht gesagt, wie viel das dann wären. Und letztlich habe ich dann 10 Euro bezahlt. Das ist auch nett, das ist auch in Das ist gut. Ordnung. Das ist in Ordnung. Also ich finde, das klingt auch interessant. Also wenn du da angelesen hast, dann musst du mir mal berichten. Und dann sehe ich ja, ob das bis dann als E-Book raus ist. Denn das hole ich mir eventuell dann auch. Ja. Ich habe jetzt das, ich hab das Nick Hornby-Buch, dieses Juliet Naked, jetzt durchgelesen. Das ist auch gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Hast du das gelesen? Ja. Ach, hast du schon. Ja, das Das, gefällt mir ich auch gut. dachte, du hättest das noch auf deiner Liste. Ja, das habe ich Ich auch gelesen. fand im Mittelteil, fand ich es ein bisschen, teilweise ein bisschen nicht so gut. Dann hat sich ein bisschen wiederholt, aber ich fand die Rahmengeschichte da mit dem Musiker und dem Album und so und die Beobachtungen, wie so die Fans im Internet sich dazu verhalten, fand ich alles sehr, sehr gut gelungen. Ja, mir gefällt es durchweg gut. So, die neue 3 Fragezeichen hat dir auch gut gefallen. Ja, die fand ich auch sehr gut. So, Mittelteil okay. muss ich nochmal hören, da habe ich wieder ein paar Sachen verpasst, aber die Geschichte war so einfach und simpel, so wie sich das eigentlich auch gehört bei 3 Fragezeichen, dass ich dann trotzdem das Ende verstanden habe. So, ich würde sagen, dann machen wir heute mal vorbei. Das war eine neue, nette, schöne Sendung. Was? Machen wir vorbei. Du wolltest noch kurz erzählen, welche die letzte Platte war, die du dir gekauft und angehört hast. Gekauft Biffy Clyro, Only Revolutions. Ah, Biffy Clyro, ja. Ja, angehört Them Crooked Vultures. Hast du die Vision schon, die aktuelle? Klar. Ist Ich das hab's. gerechtfertigt, deiner Meinung nach, dass Them Crooked Vultures das Album des Monats ist? Ja, eindeutig. Ja, da hätte ich gerne mal eine Aufnahme von gehört. Werde ich danach dann natürlich löschen. Und die Biffy Clyro, hast du die Titelgeschichte in der Visions gelesen? Ja. Ist sehr interessant, die Titelgeschichte. Hast du das Album danach oder davor gekauft? Bevor du gelesen hast oder danach? Ich habe es gekauft, als ich die Visions hatte, als ich wusste, dass es die Titelgeschichte ist, als ich die Titelgeschichte aber noch nicht gelesen hatte. Also ich habe überlegt, als ich die hatte, habe ich noch nicht gedacht, weil Biffy Clyro war bisher nicht so auf meinem Radar. Als ich die Titelgeschichte gelesen habe, dachte ich, na, die holst du dir vielleicht doch. Da habe ich dann halt nur bei Amazon gesehen, dass es die Mumford & Sons für unter 6 € gab, und dann habe ich stattdessen die geholt. Ja, die Only Revolutions, die hatte ich schon mal in der Hand. Das war in Emden, da hattest du mir noch, hatte ich dir gezeigt, hattest du mir noch zu verstehen gegeben, nee, lass mal, das ist nix. Ja. Wie gesagt, bist du auch Sonst besorgt. hätte ich die mitgenommen, aber naja. Bis ich dann die Tiergeschichte gelesen habe, weil ich habe die immer so im Hinterkopf gehabt, dass das mehr so in Richtung Krach geht. Und Nee, gar nicht. wenn man, nee, das ist ja auch so, wenn man die Tiergeschichte gelesen hat, dann hat man ja gesehen, die ersten beiden Alben von denen, die müssen wohl ziemlich wild und ziemlich wüst und ziemlich krachig gewesen sein. Und die sollen wohl dann mit dem letzten Album mehr in, sage ich mal, so normale Rock-Pop-Geschichte gegangen sein, was ihnen ja wohl auch einige Fans dann übel genommen haben. Und da dachte ich, ach, dann kannst du vielleicht doch nochmal in die Richtung hören. Und damit wollen wir unsere heutige Sendung schließen. Ich werde mich noch an Akte X und vielleicht auch mal der ersten Folge Fringe erfreuen, die ich ja auch schon auf ProSieben mal gesehen hatte mit Werbung. Und dann Thomas, was hast du denn noch kann man vor? Nummer 80 aus Hamburg online stellen. Nee, natürlich erstmal die aktuelle heute, Nummer 80 aus Riepe und aus Hannover. Die Nummer 81, das Nein. kannst du auch nicht verwechseln, weil wir haben ja bei der Aufnahme in Hamburg so oft Nummer 80 erwähnt. Da kommt ja Ich ganz glaube, das haben leicht. wir gar nicht. Ich glaube, wir haben das da vielleicht einmal erwähnt, wenn überhaupt. Wir haben da, glaube ich, 5 Minuten allein darüber diskutiert, welche Nummer das ist. Nee, glaube ich nicht. Naja, und damit wollen wir unsere heutige Sendung beschließen. Thomas, was hast du denn heute noch vor? Ich muss mir nachher noch die Haare irgendwie schneiden. Ich habe da so einen Schneider gesehen, und dann wollte ich nachher noch weiter lesen. Na, das ist ja wahnsinnig spannend. Ich lese zurzeit ja ein unterhaltsames Buch, und zwar von dem, wie heißt der? Ja, der heißt irgendwie, der hat einen ganz komischen Nachnamen. Jan Weiler. Nee, Neden Jakob oder so heißt der mit Nachnamen, und das Buch hat den seltsamen Titel Macho Man. Aha. Das ist so ein bisschen in die Richtung, das ist so eine Mischung aus Tommy Jaud, Vollidiot, und Jan Weiler. Nur spielt das halt nicht, ist das sozusagen nicht der Kulturclash zwischen Deutschen und Italienern, wie bei Weiler, sondern zwischen Deutschen und Türken. Und das ist super lustig geschrieben. Das ist ein schönes, knackig, kurzes Buch, so 280 Seiten. Da habe ich gestern angefangen, und das ist ein Buch, was man lieber zu Hause lesen muss, weil da muss man ein paar Mal auch laut bei lachen. Das ist dann immer im Zug ein bisschen komisch. Und das, denke ich, werde ich heute Abend zu Ende lesen. Gut, Thomas setzt sich gleich auf die Couch und fängt an zu lachen. Lachen. Während ich das hier hochladen darf und mich Wer lacht? Mit voll Ernst in die erste Folge Fringe stürze. Na, du guckst ja jetzt, es sagt nichts. Ja, man weiß nicht. Ich würde dir übrigens empfehlen, nächste Woche am Freitag Pastewka zu gucken. Jetzt, die letzten beiden Folgen waren ja ein bisschen sehr ernst. Hat dir vielleicht nicht so gut gefallen. Aber in der nächsten Woche, wenn das richtig vom Timing so ist, wie das jetzt bei dieser DVD-Fassung ist, dann ist das so, dass die nächste Folge fast ausschließlich im Fahrstuhl spielt, wo nämlich bei einer Grimme-Preisverleihung Anke Engelke und Bastian Pastewka zusammen in einem Lastenaufzug stecken bleiben. Und fast die gesamte Folge, die 20 Minuten, spielen in diesem Fahrstuhl. Und das ist super. Na gut, auf jeden Fall. Ja, ich habe es eher mit so ernsteren Serien, muss ich sagen. Außer natürlich Eureka. Eureka, Eureka ist auch Und fantastisch. deshalb kriegt Mirko die Schweinegrippe, weil er so wenig lacht. Naja, ich habe es eher mit Denn man ernsteren. muss Stille auch mal aushalten können. Ja, der Ernste, der erste, also der Grund jetzt der Stille war, dass ich auf den Knopf, nehmen, auf den Stopp-Knopf gekommen bin. Aber ist ja auch egal. Wie auf dem Stopfknopf? Ja, ich bin auf den Stopp-Knopf gekommen, also musste der Zuschauer gerade keine Stille erhalten. aushalten. Hast du dich selber auf Video aufgenommen? Ich mich? Ja, weil du sagst, der ist Zuschauer. Wird die Sendung gleich als Video übertragen? Apropos, ja, ab Dropkick 100 machen wir ja jetzt hier mit Videokamera, dann kommt Thomas hier auch natürlich für jede Sendung extra angereist, damit wir hier eine Videoaufnahme machen können. Oh, da muss ich aber den Steroidenkonsum bisher noch ein bisschen erhöhen. Dabei esse ich davon immer schon so viel Tabletten. Tja. Sind Steroide eigentlich Tabletten oder ist es Pulver oder spritzt? Nee, das spritzt man. Das haben wir ja in dem Film The Wrestler gesehen. Oder ist das so? Ich weiß nicht. Kann man das alles? Ich habe keine Ahnung. Mit solchen Themen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Ecstasy ist in Pillenform oder in Kapseln. Das weiß ich wohl. Da habe ich nämlich letztens in der Schule einen Vortrag drüber gehalten. Über Steroide? Über Ecstasy, ja. Ach so, du hast über Ecstasy einen Vortrag gehalten. Wie kam das? Was habt ihr denn da für eine komische Schule? Ja, wir haben in Bio das Thema Drogen. Und da hast du einen Vortrag über Ecstasy-Pillen? Ja, dann habe ich da mal so einen Vortrag drüber gehalten. Hast du vorher denn auch einen Selbstversuch durchgeführt und die mal gegessen? Nee, das durften wir nicht. Ach so, hast du denn welche mitgebracht, damit deine Schüler die... Nee, das durften wir natürlich auch nicht. Ach so, hat der Lehrer das vorher gesagt, dass ihr das nicht dürft? Nein. Ach so, ja, dann hättet ihr das ja ruhig machen können. Ja, ich glaube, damit können wir das heute mal hier zu Ende machen. Ja, mit einem fröhlichen Drogenabschluss werden wir die Sendung zu Ende bringen. Ja. Yeah. Wie sind denn eigentlich die neuen Ringside-Folgen? Sind die gut? Ich habe gerade die erste Hälfte des ersten Tour-Tagebuchs gehört und das war schon mal fantastisch. So habe ich gerade schon mal erfahren, dass Markus Holzer, wenn er in Deutschland ist, auch sehr gerne Beefy isst. Ja, das ist ja toll. Ja. Das sind ja mal Informationen, die wir wirklich brauchen. Und es gibt die offiziellen Zuschauerzahlen aus den deutschen Städten vom Herr Bruns, der die wohl per E-Mail bekommen hat. Die offiziellen. Oh, sag mal Hamburg. Hamburg war sie noch nicht. In Frankfurt waren es wohl nur knapp über 5.000. Oh, das ist aber nicht gut. Nee, die Festhalle ist aber wohl auch nicht so groß, habe ich gehört. Das ist aber nicht gut. Soll ich dir mal sagen, für die nächste Tournee, was da die Preise sind, was die günstigste Karte in Hannover ist? Das weiß ich wohl, das hast du mir nämlich schon gesagt. Hast du nämlich in Emden schon nachgeguckt. Ach so, und was war das damals? Das waren 50 Euro. 49,50, aber ich habe mir jetzt eine Karte für ganz oben auf dem Oberrang trotzdem gekauft. Aha. Okay, so, und damit wollen wir unsere heutige Sendung beschließen. Wirklich jetzt mal. Thomas? Ich sage, nimm nicht zu viele Drogen und verabschiede mich damit von dir. Ja, und ich sage, nimmt überhaupt keine Drogen, macht es so wie CM Punk und verabschiede mich damit auch.